nur meine Welt in dir zerbrennt. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbrennt. Weil du mich nicht mal vermisst. Bitte geh!